Erdogan entscheidet, welche Journalisten in Deutschland an einer Pressekonferenz teilnehmen. Die Türken haben da gar kein Problem, Merkel mit Hitler zu vergleichen, was Frau Merkel offenbar nicht allzu viel ausmacht. Queridas oyentes, Niemandsland tiene un nuevo horario de emisión. A partir del 24 de septiembre del 2018, se emite todos los lunes de 13 a 15 horas en directo. La repetición del programa del lunes se emitirá los sábados de 10 a 12. Niemandsland es una voz libre en un mundo no tan libre, todavía, desde 1998 en las ondas. Achtung. Eine wichtige Durchsage an alle Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Niemandsland hat neue Sendezeiten auf FM. Ab dem 24. September 2018 senden wir jeden Montag von 13 bis 15 Uhr direkt auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Die Montagssendung wird ab dem 29. September 2018 dann jeweils samstags von 10 bis 12 Uhr wiederholt. Also, neue Sendezeit von Niemandsland, live jeden Montag von 13 bis 15 Uhr. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Amics i amigues de Niemandsland, tenim un nou horari d'emissió. A partir del 24 de setembre del 2018, emitim tots els dilluns de 13 a 15 hores en directe. La repetició del programa del dilluns s'emetrà els dissabtes de 10 a 12. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Lao Tse sagte: Wenn das Tao verlassen wird, erscheinen die Ethik und die Moral. Mit der Wahrheit und der Justiz erscheinen die großen Heuchler. Wenn es keine Harmonie gibt unter den Familienmitgliedern, redet man von der Treue zur Familie und man solle die Eltern ehren. Wenn es Aufstände gibt im Königreich, erscheinen der Patriotismus und der Nationalismus, mit denen man die Treue der guten Untertanen erfindet. Wenn das Tao verloren geht, erscheint die Falschheit. Lao Tse, 604 bis 531 vor Christus. Willkommen in einem neuen Niemandsland. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten, wie immer, aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel, viel Musik. Kontrabanda FM ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist Montag, der 1. Oktober 2018. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Die Berliner Liedermacherin Dota, wer kennt sie nicht, hat ein neues Album herausgegeben. Dota ist immer da, wo der Kampf für eine bessere Welt ist. Sie ignoriert Moden und aktuelle Pop-Entwürfe, auch auf ihrem neuen Album. Das Album heißt Die Freiheit, erschienen bei Kleingeldprinzessin Records, Broken Silence. Das heißt, diese Dota hat ihr eigenes Label. Dota war auch im Hambacher Wald. Wir haben versucht, in den Wald reinzukommen. Das hat nicht geklappt. Die waren ziemlich auf Zack, die Polizisten. Dann haben wir eben draußen vor der Mahnwache, wo auch viele von den Unterstützern und Aktivisten warten, gesungen. Die Berliner Liedermacherin Dota, früher Ex-Kleingeldprinzessin, ist seit fast 1,5 Jahrzehnten in der Musikszene präsent. Und zwar dort, wo Musik intensiv gehört und verehrt wird, ohne dass die Musik es dem Publikum wirklich dankte. In den kleinen Städten mit den großen Unis, den selbstverwalteten Jugendzentren und den Wiesen am Fluss, wo die Frühzwanziger Händchen halten und weiter hinten bei den Büschen eine Studentin mit Dreads ihre Akustikgitarre in die Hand nimmt und drauf losspielt. So war es 2003 und so wird es 2023 vermutlich immer noch sein. Und auch Dota wird vermutlich alle paar Monate einmal vorbeischauen, um davon zu singen, wie schön diese Menschen eigentlich sind. Ein Lied von diesem Album, dem Album mit dem Titel Die Freiheit. Das Lied heißt Bunt und Hell, Dota. Häusern wie ein Adventskalender, bunt erleuchteter Fenster, dann stehen sie weiter, dazwischen Autohändler und große Baumärkte, hier wohnen die Pendler, dann ein Gewerbegebiet, Werkstätten und Lagerhallen auf zementiertem Grund, ein einsamer Imbisswagen und ein einsamer Hund, raus, nur raus aus der Stadt und in der großen schlaffen Leere zwischen den Städten sind wir da und es ist bunt und hell und leise und schön. Stadt, auch wenn sie sicher nichts gegen mich hat. Hier wollte ich ein Baumhaus für dich bauen, dort am Rand und am Ende des Feldes. Schlammig und gelb liegt das Feld jetzt da und die Sonne scheint müde und trüb, aber irgendwann ist es bunt und hell und leise und schön. Überall Gold. Baumstämme gebunden und innerhalb weniger Stunden füllte sich alles mit Leuten. Sie reden laut zwischen kleinen Lampions und immer lauter, es ist ein zähes Fest. Sie schreien schon vor Langeweile, das macht nichts. Dann gehe ich eben runter zum Meer und singe für die Fische. Ich tauche ein, Quallen und Korallen und der Mond ist voll und strahlt bis zum Meeresgrund. Und dort ist es bunt und hell und leise und schön. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 91. Teil. Repressionen und politische Morde. Zahlen und Fakten. No pasarán. Pasaremos. Alle Historiker sind sich einig, dass die frankistische Repression, die sich vor allem gegen republikanische Soldaten, Gewerkschaftler und Mitglieder linker Parteien richtete, deutlich mehr Opfer kostete als die republikanische Repression, die sich vor allem gegen Geistliche, Mitglieder der rechten Parteien und Phalangisten richtete. Die Kirche schätzt, dass zwischen 1931 und 1939 fast 7000 Geistliche getötet wurden. Erschießungen waren auf beiden Seiten, vor allem in den ersten Wochen und Monaten des Krieges, an der Tagesordnung. Später kam es zu verschiedenen Rotkreuzabkommen. Die Angaben über die Zahl der Ermordeten gehen allerdings sehr weit auseinander. Für die nationalistische Zone lagen die Schätzungen bisher zwischen 75 und 200.000. Gegenwärtig wird die Zahl der Verschwundenen allerdings stark nach oben korrigiert, sodass dies auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtopferzahl haben wird. In der republikanischen Zone lag die Opferzahl zwischen 35 und 65.000 Opfern. Anthony Beaver schrieb dazu in seinem Buch »Der spanische Bürgerkrieg«: »Das Morden lief auf beiden Seiten nicht in gleicher Weise ab. Während die grausamen Säuberungen von Roten und Atheisten auf dem Gebiet der Nationalisten jahrelang anhielten, waren die Gewalttaten auf Seiten der Republikaner in der Hauptsache spontane und hastige Reaktionen auf unterdrückte Ängste, verstärkt durch den Wunsch nach Vergeltung für Gräueltaten des Gegners. César Vidal, ein prominenter Vertreter des spanischen Geschichtsrevisionismus, verwirft jedoch diese Annahme und weist auf die aktive und andauernde Verwicklung republikanischer Institutionen in auf republikanischem Gebiet begangene Verbrechen hin. Beim Massaker von Malaga an der fliehenden Bevölkerung dieser Stadt wurden im Februar 1937 10.000 Menschen von den Nationalisten ermordet. In den während des Krieges errichteten frankistischen Konzentrationslagern wurden an den republikanischen Häftlingen mit nationalsozialistischer Unterstützung auch rassenideologisch motivierte medizinische Versuche durchgeführt, die angebliche körperliche und psychische Deformationen, die bei Anhängern des Marxismus vorkämen, erforschen sollten. Nach dem Krieg gelangten die gesamte republikanische Armee und andere namhafte Persönlichkeiten der Republik in Gefangenschaft, die nochmals viele Menschenleben kostete. Insgesamt waren nach Kriegsende etwa 275.000 Menschen unter größtenteils unwürdigen Bedingungen, etwa in Stierkampfarenen und Fußballstadien, gefangen. Bis Ende der 1940er Jahre verringerte sich die Zahl auf etwa 45.000. Im Februar 1939 gab es fast 500.000 Kriegsflüchtlinge. Sie wurden anfangs zumeist in Südfrankreich interniert. Mehr als die Hälfte kehrte in den nächsten Monaten nach Spanien zurück. Einige politisch verfolgte Spanier wanderten in verschiedene Länder aus, insbesondere nach Lateinamerika. In Frankreich blieben ungefähr 150.000. Einige tausend Spanier wurden nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht als Kriegsgefangene in verschiedene Stammlager gesandt und seit dem 6. August 1940 in das KZ Mauthausen. Dort gab es über 7.000 spanische Häftlinge, von denen 5.000 starben. Einige Spanier wurden von der Gestapo aus Frankreich an Franco ausgeliefert, wie Companch, Zugarzagoitia oder Cruz Salido. Andere, wie der ehemalige Regierungschef Francisco Largo Caballero, wurden in andere deutsche Konzentrationslager verschleppt, wo es auch einige hunderte Spanier gab, die wegen ihres antifaschistischen Widerstands in Frankreich festgenommen worden waren. Bis etwa 1945 fanden Massenerschießungen als Vollzug von Kriegsgerichten verhängter Todesstrafen, aber vielfach auch spontan und ohne Urteil statt. Der Repression dieser Jahre, deren Erforschung noch lange nicht abgeschlossen ist, sind vermutlich nochmals weit mehr als 100.000 Regimegegner zum Opfer gefallen. Bis vor kurzem ging man davon aus, dass mindestens 30.000 bis 35.000 ermordete Anhänger der Republik, die außerhalb der Dörfer und Städte verscharrt worden waren, bis heute in zumeist ungekennzeichneten Massengräbern liegen. Laut jüngsten Forschungsergebnissen dürfte die Zahl deutlich höher liegen. Allein für Andalusien wird neuerdings die Zahl der verschwundenen Republikaner mit 70.000 angegeben. Zuletzt wurde seitens der hinterbliebenen Verbände als vorläufige Zwischenbilanz die konkrete Zahl von 143.353 Verschwundenen genannt. In einem Bericht des Deutschlandfunks vom September 2008 heißt es dazu: Es ist keine 10 Jahre her, da bezifferte man die Erschossenen und Verschwundenen auf etwa 30.000. In jüngster Zeit vermuteten Historiker bereits 100.000 Opfer. Jetzt wurde der erste Versuch einer tatsächlichen und gründlichen Zählung vorgestellt. Sie ergab eine schockierende, dabei auch nur vorläufige Zahl. 143.353 Fälle nennt Empar Salvador, Sprecherin eines Zusammenschlusses von hinterbliebenen Verbänden, die seit Jahren in allen Regionen Spaniens nach Massengräbern forschen und sie ausheben. Seit dem Jahr 2000 bemüht sich die Organisation ARMH, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Vereinigung zur Rückgewinnung des historischen Gedächtnisses, um Exhumierung und eine würdige Neubestattung der Opfer. Eines der vermutlich größten Massengräber wurde 2003 in El Carrizal bei Granada entdeckt. Dort waren 5.000 Hinrichtungsopfer vergraben worden. Seit 2007 sieht ein Gesetz der sozialistischen Regierung vor, dass die Kommunen die private Initiative der Exhumierarbeiten unterstützen. In vielen Gemeinden und Regionen stellt sich auch heute noch der konservative Partido Popular gegen die Auffindung und Umbettung der ermordeten Franco-Opfer. wie aktuell der Bürgerkrieg, der Spanien von 1936 bis 1939 zerriss, auch heute noch ist, zeigen Vorgänge, die sich just in diesen Tagen, Ende September, Anfang Oktober 2018 in Madrid zutragen. In der Justizkommission im spanischen Senat verhinderte die rechte PP-Partei am Donnerstag, dem 27. September, eine Untersuchung der Bombardierung von 4 Dörfern des Maestrazgo von Castellón im Mai 1938 durch die deutsche Legion Condor. Neben den getöteten Soldaten wurden ca. 40 Zivilisten durch die Bombardierungen getötet. Der rechte PP-Senator Guillermo Altaba behauptete im Senat, dass die Republikaner selbst schuld an den Opfern seien, weil sie die Dörfer nicht evakuiert hätten. Auch leugnete dieser Altfrankist, dass die Junker 87 Stuka-Maschinen mit neuen Bombentypen experimentiert hätten, was viele Historiker als sehr wahrscheinlich und an anderer Stelle auch schon als bewiesen betrachten. Die Wehrmacht probierte für ihre zukünftigen militärischen Abenteuer im Zweiten Weltkrieg neue strategische Bombardierungen aus. Es geht in der Kommission zur historischen Wahrheitsfindung im spanischen Senat letztendlich um die Kontrolle über die Deutungs- und Erzählhoheit des Bürgerkrieges. Der PP stehen hier, PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, die Basken und Kompromiss entgegen. Es geht unter anderem darum, die Opfer zu würdigen und die Bombardierungen zu klären. Ein weiterer Punkt ist, die 400.000 Sklavenarbeiter des Franco-Regimes anzuerkennen und das an ihnen begangene Unrecht aktenkundig zu machen. Viele spanische Firmen profitierten von der Sklavenarbeit der republikanischen Gefangenen. Die rechte, noch heute von frankistischer Ideologie durchtränkte PP-Partei widerspricht dem renommierten britischen Historiker Anthony Beaver, der aufgrund neu entdeckter Fotos aus dem Militärarchiv Freiburg die These der Experimentierbombardierungen untermauert. Auf den von Wehrmachtsangehörigen damals gemachten Aufnahmen sind die Wirkungen der Bomben auf die Dörfer Albocácer, Ares de Maestrat und Pilar de Canes zu sehen. Nazisoldaten fotografierten das Massaker, um die Wirkung ihrer neuen 500-Kilo-Bomben zu dokumentieren, die aus den neuen Flugzeugtypen abgeworfen worden waren. Das ungewöhnlich große Gewicht der Bombenlast zwang die Flieger, Flugbenzin zu sparen und kürzere Strecken zurückzulegen und Dörfer in der Nähe des Militärflughafens La Senia bei Tarragona als Ziele festzulegen. Genau diese Tatsache aber bekräftigt die These von Beaver, dass es experimentellen Bombenterror der Nazis auch auf diese Dörfer gegeben hat. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, 91. Teil. Eine Niemandsland-Produktion, 2018. Literaturangabe. Anthony Beaver, Der spanische Bürgerkrieg, erschienen bei Bertelsmann, München 2006. Ferner verweise ich auf den Artikel El PP culpa a la República de los Bombardeos Nazis sobre Castellón in der Tageszeitung El País, vom Freitag, dem 28. September 2018. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pasaremos. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que estaba fiando. Ya la memoria me trae cosas que estaba fiando. Ponme la mano aquí, Catalina.

Das kann unmöglich einem Arzt alleine eingefallen sein. Dazu braucht man Beamte, die von diesen Unregelmäßigkeiten wissen und sie vertuschen. Der Skandal erstreckt sich über ganz Spanien. Kinder gegen Geld. Vom Justizministerium kein Interview. Das Schweigen der Behörden ist für Mercedes ein Schlag ins Gesicht. Denn es quälen sie so viele Fragen. Wurde sie verkauft? Wenn ja, wie viel haben ihre Zieheltern für sie bezahlt? Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass die Menschen, die sie so liebevoll aufgezogen haben, von kriminellen Machenschaften gewusst haben sollen. Ich glaube, dass auch sie betrogen wurden. Ich glaube nicht, dass sie mit böser Absicht gehandelt haben. Mercedes hat einen Gentest gemacht und sich in eine Datenbank eingeschrieben. So hofft sie, Verwandte zu finden, Geschwister, Nichten, Neffen, vielleicht sogar die leiblichen Eltern. Nur so kann sie erfahren, was nach ihrer Geburt wirklich mit ihr geschehen ist. Das war eine Reportage der Deutschen Welle vom vergangenen Sommer über Spaniens gestohlene Kinder. Werner jetzt im Studio. Moment, ich mache mal gerade Mikrotest mit ihm und dann könnt ihr ihn hören. Leicht verhangener, melancholischer Himmel über der gräflichen Stadt hier in Barcelona. Guten Tag, guten Morgen sagen wir jetzt nicht mehr. Guten Tag, Werner, wie geht's? Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Es ist 13.30 Uhr. Bueno, bald guten Abend, dann, na gut, ich sage einfach mal, grüß Gott. Wie geht's denn so? Ja, wunderbar, herrlich, tolles Gefühl, mittags hier ins Studio zu kommen. Da hat man Zeit, alle Unklarheiten zu beseitigen. Und mittags sind hier auch sehr nette Leute von unserem befreundeten Kollektiv, die hier arbeiten. Das sind die Leute von Street Child mit dem netten Florian. Und die begrüßen wir natürlich. Und die waren auch schon mal hier im Programm. Und wir hoffen, dass sie bald wieder hier erscheinen werden und uns von ihrer interessanten Arbeit erzählen werden. Tja, und welches Datum haben wir heute? Den 1. Oktober, was fällt einem so spontan ein? Oktoberrevolution. Oktober, bitte? Oktoberrevolution. Sehr gut, aufgepasst im Geschichtsunterricht. Und natürlich dann auch Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober erfunden. Am 3. Oktober. Darüber erfunden, reden wir dann übermorgen. Erfunden. Nee, aber auch 1. Oktober 1938, der Einmarsch der deutschen Truppen in der Tschechoslowakei, wo dann das Sudetenland wieder heimgeholt werden sollte ins Reich. Und dann noch eine kleine Anekdote auch zum Thema Oktober. Gestern war ja dann logischerweise der letzte Septembertag. Und da gab es ein wichtiges Fußballspiel, aber in Deutschland, nicht hier, nämlich der HSV gegen St. Pauli. Jetzt, wenn ich Lust habe, mir hier in Barcelona sowas anzugucken, wohin gehe ich da? Nicht so einfach, ne? Und dann habe ich irgendwo im Internet, ein Freund hatte mir das zuerst gesagt, ein Ding gefunden, das heißt Casal Octubre. Und die wollten das also übertragen. Das ist so ein Stadtteilzentrum, sagen wir mal, da unten in Poblenau. Und dort gibt's einen St. Pauli-Fanclub in Barcelona. Also die haben das organisiert und war nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, die Fans da, die meisten Katalanen, ein paar Deutsche waren auch dabei. Da war mehr Stimmung im Lokal als bei manchen Barça-Spielen. Ne? Und die erleben das wirklich so. Also das sind alles Independentistas, ne? Katalanische Separatisten, so um die KUP rum, um diese kleine linksradikale nationalistische Partei, solche Leute. Und die erleben das wirklich dann, das Fußballspiel, wie ein antifaschistischer Kampf gegen die Faschisten, also die Faschisten in diesem Fall der HSV, ne? Und am Ende ging es 0-0 aus, kann man betrachten als Erfolg von St. Pauli, weil die ja im Stadion vom HSV gespielt haben. Und dann habe ich die noch gefragt in der Halbzeit, warum heißt euer Lokal eigentlich Casal Oktober? Hat es was zu tun mit dem 1. Oktober vom letzten Jahr? Nein, nein, sagen die. Das geht zurück auf die russische Oktoberrevolution. Also wie Oktoberclub in Deutschland, ja. Der Oktoberclub. Gut, ja, ich habe gesehen in einem Farbbild, dass die St. Pauli-Spieler braune Trikots hatten. Das war auch sehr aber schon, merkwürdig. Schon ewig lange. Ja, ja. Gut, toll. St. Pauli, ja, wir grüßen die St. Pauli-Fans hier und wir grüßen alle Leute, die St. Pauli in St. Pauli natürlich so eine Art antifaschistischen Widerstandskampf erkennen wollen. Das klingt sehr sympathisch und das begrüßen wir von hier aus. Was hier in der Stadt los war, jetzt die letzten Tage, da werden wir nachher im Katastrophenblock bzw. im Barcelona-Block drüber berichten. Kommen wir zu allgemeinen Themen. Was gibt's noch, Werner? Was hast du heute für die Hörerinnen und Hörer auf dem Programm? Was gibt's noch? Ja, so Sachen, die wir ab und zu auch schon erwähnt haben in letzter Zeit. Also diese berühmten Uni-Titel, Master-Titel, die sind oder nicht sind. Also das letzte jetzt zum jetzigen Parteichef von Partido Popular, Herr Casado, da hat jetzt der oberste Gerichtshof festgestellt. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass dieser Typ an Vorlesungen oder Seminaren teilgenommen hat, keinerlei Hinweise dafür, dass er irgendein Examen gemacht hat, auch nicht, dass er seine Masterarbeit präsentiert hat, aber es gibt trotzdem kein Verfahren gegen ihn, trotz dieser Vorzugsbehandlung, sagen wir mal. Ne? Man müsse das alles der Universität anlasten, weil er kann ja nichts dafür, wenn die ihm den Titel schenken. Ja? Also es gibt keine Beweise dafür, dass er darum gebeten hat oder irgendwas mit der Uni ausgemauschelt hat. Also er ist jetzt wieder Don Limpio. Ist unglaublich, die mussten diesen Typen weiß waschen, weil sonst die ganze Rechte in der PP geschwächt worden wäre. Und er gilt ja nun als der Superstar, als der neue Phönix aus der Asche, aus dieser rechten Trümmerasche gestiegen. Und das will die rechte spanische Gruft, die Caverna, sich nicht leisten, diesen Mann gleich wieder fallen zu lassen. Und darum geht's letzten Endes. Es geht darum, die Rechte hochzuhalten, mit ihrer neuen Lichtgestalt. Ja, ja, genau. Also aus dieser Höhle kommt der. Ne? Und der Urvater von diesen ganzen Leuten da, Herr Franco selber, beziehungsweise seine Familie, widersetzt sich jetzt weiter, dass seine Knochen aus dem Tal der Gefangenen, der Gefallenen geholt werden. Sie werden es aber nicht verhindern können am Ende. Aber da hat sich jetzt zum Glück die katholische Kirche gemeldet. Die haben sich also wahrscheinlich aus christlicher Nächstenliebe dieser armen, geplagten Franco-Familie angenommen und ihn die Krypta der Kathedrale La Almudena in Madrid angeboten. Dort könnten sie ihn wieder eingraben. Ne? Wenn wir das machen, Dedi, stellen wir doch einfach auch den Antrag an die katholische Kirche, wir wollen dort begraben werden. Meinst du, was da unseren Hinterbliebenen sagen? Die werden sagen, die Wege des Herrn sind unerforschlich. Wir können hier leider nichts für sie tun. Ja, ja, ja. Auch wieder ein Hinweis darauf, über diese Symbiose zwischen Faschisten und katholischer Kirche. Naja, gut, und dann... Apropos katholische Kirche, ich habe hier im letzten, beziehungsweise im vorletzten Spiegel einen riesen, interessanten, gut recherchierten Artikel über den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche im letzten halben Jahrhundert, sagen wir mal. Das schreit zum Himmel. Und wenn man nun überlegt, dass ein Mann wie Willy Toledo, ein respektierter, aufrechter Kämpfer für die Freiheit und für die guten Sachen, ein Gegner gegen den Irakkrieg, ein Mann, der wirklich tausendmal gezeigt hat, dass er für die Wahrheit und für die anständigen Sachen einsteht, vielleicht nicht immer mit dem richtigen Ton, der schimpft gerne und poltert, dass man diesen Mann angreift wegen Gotteslästerung und gleichzeitig Tausende und Abertausende von Kinderschändern, die in der katholischen Kirche sind, totschweigt, diese ganzen Verbrechen, diese ganzen päderastischen Verbrechen, man kann schon von einer organisierten Päderastenkriminalität sprechen in der katholischen Kirche, wo dieses Anwaltkollektiv, dieses rechte Anwaltkollektiv kein Mu zugesagt hat zu diesen unglaublichen Verbrechen, da muss man sich wirklich fragen, in was für einem Land, in was für einem System, in was für einer Welt leben wir. Ja, katholische Kirche könnte man auch noch kurz nach Polen gehen, also das gehört irgendwie rein zu diesem Rechtsruck, der überall stattfindet, in vielen Ländern, Deutschland, Frankreich, auch natürlich nicht nur hier. Österreich, ja, da hat jetzt gerade wird bekannt, dass die Regierung beschlossen hat, an bestimmte Medien, also der Regierung eher kritisch gegenüber eingestellten Medien, keine Informationen mehr zu geben. Ach so, einfach so, ja. Italien, ne, da die wollen mit diesem faschistischen Innenminister jetzt einen Zensus einführen für die Zigeuner, also Sinti, Roma, wie man früher heute sagt, ja. Und also wie damals die Juden in Deutschland erfasst wurden, ne, werden jetzt Leute erfasst einfach aus aus welchen Gründen, ne? Ja, wir wollen das nichts damit machen, wir wollen die nur erfassen. Ja, dann zu was werden sie dann noch erfasst, ja? Also all überall, ne, und geht die das voran, was man nennen könnte, die Erdoganisierung Europas. Ne? In Ungarn, der Orban, da bekommen jetzt Gefängnisstrafen diejenigen, die irgendwelchen Immigranten helfen. Also in einem Land, wo überhaupt nur 1,5% der Bevölkerung Immigranten sind. Ne? ONGs in Ungarn werden jetzt verboten, die Subventionen aus dem Ausland bekommen. Ne? Auch hier soll die Kritik abgeschmettert werden. Ne? Und wie gesagt, in Polen stark unterstützt von die Regierung von diesem Kaczynski. Ne? Der extrem religiös katholisch ist, ne? Und dort in Polen, wo sie schon in den letzten Jahren Hunderte von Richtern entlassen haben, geht die sogenannte Justizreform weiter. Für die Richter am obersten Gerichtshof wird jetzt, die werden jetzt zwangsweise in Rente geschickt. Seither mit 70 Jahren, jetzt schon früher, die müssen jetzt gehen, wenn sie schon erst 65 sind. Das heißt aber konkret, dass von 72 von diesen hohen, wichtigen Richtern 27 gehen müssen. Und dann wird die, ähnlich wie der Trump, die Regierung natürlich diese Posten besetzen mit willfährigen Rechtsextremen. Also Erdoganisierung, das gleiche, was Trump auch macht in USA. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Thank you. Ja, Fehlfarben, Apokalypse, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, West-Berlin. Eine Art Hymne gegen die Rüstungsexporte der damaligen Bundesrepublik. Es gab einen Staatsbesuch in Deutschland, der ist vielen Menschen sehr, sehr, sehr sauer aufgestoßen. Ein Autokrat wurde empfangen. Ein Mann, der Hunderte von Journalisten in den Knast gesteckt hat, der jetzt nach Deutschland reist, weiht da völlig grotesk eine Moschee ein, hält gesalbte Reden. Und da läuft das Protokoll eines halben Staatsbesuches. Er will nicht neben einer Frau stehen und solche Geschichten. Und es ist einfach ein einziger Skandal. Man hätte diesen Mann eigentlich mit einem Haftbefehl empfangen müssen, wie Henrik Broder gesagt hat. Henrik Broder hat einen sehr tollen Podcast im Internet, auf YouTube. Der heißt Spiegel, Broders Spiegel. Den kann ich empfehlen, auch wenn man nicht mit allem, was dieser Broder von sich gibt, einverstanden sein kann, möchte und soll, muss man ihn doch anhören. Er ist ein Intellektueller, der sich traut, etwas zu sagen, was andere linke Intellektuelle sich nicht trauen. Und das kann er, weil er nämlich einen großen Vorteil hat. Henrik M. Broder ist Jude. Und ich weiß nicht, ob er das einmal gesagt hat oder ein anderer jüdischer Filmemacher, glaube ich, der hat gesagt, ich bin Jude, ich darf das. In Deutschland zumindest. Hören wir mal kurz rein, was Henrik M. Broder über den Staatsbesuch von Erdogan sagt. Man sieht ihn hier. Spieglein, Spieglein an der Wand. Spieglein an der Wand. In diesem Land. Was ist los in diesem Land, heißt seine Sendung. Und jetzt geht's los. Henrik M. Broder, ein paar Minuten. Es lohnt sich, ihn zu hören. Dieses Land hat seine Rituale. Dazu gehört immer noch ansatzweise der 13. August, Bau der Mauer, dann der Deutsche Schicksalstag, 9. November. Gleich vier wichtige historische Ereignisse, die auf einen Tag fallen. Unter anderem die Pogromnacht und der Fall der Mauer. Dann natürlich der 27. Januar, das ist der Tag, an dem die Sowjets die Russen Auschwitz befreit haben, nationaler Gedenktag in Deutschland. Dann ansatzweise, aber sehr zurückhaltend, der 8. Mai, der Tag der Kapitulation. Und an all diesen Tagen wird dann immer daran erinnert, wie schrecklich alles war und wie schrecklich es war, dass damals nichts unternommen wurde, als die Juden verfolgt wurden. Und dass man aus der Geschichte lernen muss und dass ich so etwas nie wieder wiederholen darf, nie wieder 33. Genauso gut könnte ich sagen, nie wieder Zahnwurzelbehandlung, wäre ungefähr dasselbe. Und zugleich findet ein heftiger Austausch von Zärtlichkeiten zwischen der Bundesrepublik und der Türkei statt. Ich meine Zärtlichkeiten in dem Sinne nicht, dass man miteinander knutscht, aber dass man doch sehr schonend miteinander umgeht, was aber nur für die deutsche Seite gilt. Die Türken haben da gar kein Problem, Merkel mit Hitler zu vergleichen, was Frau Merkel offenbar nicht allzu viel ausmacht. Aber wir reagieren darauf nicht. Wir reagieren nicht darauf, dass Erdogan eine Diktatur errichtet hat. Wir reagieren nicht darauf, dass Tausende von Menschen in Gefängnissen sitzen, dass über 100 Journalisten eingekerkert sind, dass Erdogan das Land wirklich zu einer One-Man-Show degradiert hat. Das war ein kleiner Auszug aus einem Podcast von Herrn Broder. Der Podcast heißt Broders Spiegel und ist als Video auf YouTube zu sehen. Lohnt sich immer, diesen Mann zu hören, wie gesagt, auch wenn man mit anderen Dingen nicht einverstanden ist, die er sagt. Ja, wie viele Journalisten muss man ins Gefängnis sperren, damit man nicht mit militärischen Ehren und Staatsbankett in der Bundesrepublik empfangen wird? Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kann diese Frage bislang nicht beantworten. Vor dem Dinieren mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von der SPD trat er bei seinem Staatsbesuch am Freitag im Berliner Bundeskanzleramt gemeinsam mit Hausherrin Angela Merkel von der CDU vor die Presse. Dort forderte er erneut, Achtung, die Auslieferung von Can Dündar. Der türkische Journalist lebt im Exil in der Bundesrepublik. Für den türkischen Staat sei er ein Verbrecher, weil er Staatsgeheimnisse öffentlich gemacht habe, so Erdogan. Ob Dündar selbst an der Pressekonferenz teilnehmen würde, war am Freitag zunächst unklar. Danach wurde es klar, er durfte nicht an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Erdogan hatte das verboten. Erdogan entscheidet, welche Journalisten in Deutschland an einer Pressekonferenz teilnehmen. Hier hat Broder total recht. Die Deutschen bücken sich sehr, sehr, sehr tief vor diesem Despoten. Gegenüber der deutschen Presseagentur hatte der Journalist angegeben, an dem Termin teilnehmen und Erdogan kritische Fragen stellen zu wollen. Haha. Es kamen aber Drohungen, sogar Todesdrohungen aus den Reihen der Erdogan-Delegation, das heißt seiner Schläger, seiner mitgereisten Schläger und Leibwächter, und man könnte die sogar als Jubelperser benennen, die dürfen nämlich prügeln, die haben Prügelerlaubnis in Deutschland, die haben sogar Erlaubnis, Straßen abzusperren in Köln als türkische Prügeljubelperser, wir könnten sie nennen Jubeltürken, wo dann die Hoheitsrechte der deutschen Polizei praktisch von türkischen Jubelschlägern usurpiert worden sind. Tolles Deutschland, tolles Merkel-Deutschland, bravo! Neben offiziellen Händeschütteln erwartet Erdogan in der Bundesrepublik eine Reihe von Protesten. Tausende gingen am Freitag in Berlin auf die Straße. In Köln waren es am Sonnabend sehr, sehr viele Tausende bei einer Großdemonstration. Bereits am Freitagvormittag wurde zu einer Kundgebung in der Hauptstadt geladen. Thema waren die derzeit noch 150 in der Türkei inhaftierten Journalisten. Auch Aziz Kocigit war bei der Veranstaltung nahe des Berliner Hauptbahnhofs. Der Journalist berichtet für die türkische Tageszeitung Efrensel seit über 20 Jahren aus Deutschland. Als er sich für die gemeinsame Pressekonferenz von Merkel und Erdogan akkreditieren wollte, wurde ihm das verweigert. Im Junge Welt vorliegenden Schriftverkehr teilte die Medienbetreuung des Bundespresseamts mit, Kocigit müsse sich für eine Akkreditierung an die türkische Botschaft wenden. Diese verteile Zusatzausweise an türkische Medien. Das ist normalerweise nicht der Weg, sagt Kocigit am Freitag gegenüber der Jungen Welt. Dass ein Journalist mit deutscher Staatsbürgerschaft an die Botschaft eines anderen Landes verwiesen werde, sei ihm völlig neu. Zudem habe er einen deutschen Presseausweis und eine Dauerakkreditierung bei der Bundesregierung. Die Vorgehensweise des Bundespresseamts sei inakzeptabel und, ja, ein billiger Trick. Es sei klar, dass die linke oppositionelle Zeitung Evrensel der türkischen Regierung ein Dorn im Auge sei, weswegen sich eine Nachfrage bei der Botschaft erübrige. Doch auch ohne die Teilnahme von Kocigit und Dündar ging es bei der Veranstaltung im Kanzleramt rund. Vor laufenden Kameras wurde dort der in Hamburg lebende Journalist Ertugrul Yigit abgeführt. Dieser betreibt die regimekritische Online-Plattform Avrupa Postasi. Grund für seinen Rauswurf war offensichtlich ein Protest-Shirt, das er trug. Darauf stand auf Türkisch und Deutsch Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei. Achtung! Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei. Aus diesem Grunde wurde ein Journalist bei einer deutschen Pressekonferenz abgeführt. Bezeichnenderweise verteidigte Steffen Seiber, Sprecher der Bundesregierung, das Vorgehen der Ordner, nicht aber das Vorgehen des Journalisten. Die gleiche Bundesregierung, die uns ständig das süße Lied raspelt von Menschenrechte verteidigen, den Menschen helfen, hier und überall. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland bei Kontrabande 91.4 FM. Ja, nur noch mal zu diesem Henrik M. Broder, ja. Wenn er da sagt, da werden Zärtlichkeiten ausgetauscht zwischen Deutschland und der Türkei, da kann man drüber denken, was man will, aber immerhin hat er recht und muss man ihn unterstützen, wenn er also faschistische Tendenzen unter Erdogan in der Türkei anprangert oder wenn er den Antisemitismus in Deutschland anprangert. Da hat er völlig recht, aber leider ist dieser Mensch eben auf dem israelischen Auge blind. Ja, ja, das stimmt. In Israel sitzen noch sehr viel mehr Leute im Knast und eben nicht nur Journalisten, die sitzen im Knast einfach, weil sie Palästinenser sind oder weil der Staat sie irgendeiner Sache verdächtigt, schon deshalb werden die eingelocht und erfahren dann jahrelang noch nicht mal, wessen sie überhaupt angeklagt sind. Die werden einfach aus dem Verkehr gezogen. Also insofern ist Israel durchaus vergleichbar mit der Türkei, aber da fällt es ihm nicht ein, irgendwie seine kritische Stimme zu erheben. Oder doch manchmal ganz zaghaft. Henrik M. Broder ist kein Anti-Israel-Mensch oder kein Gegner der zionistischen Politik. Was noch, Werner? Was gibt's noch vor den Nachrichten? Über Barcelona werden wir ja gleich sprechen, im Barcelona-Blog, über Barcelona und die, die Sezessionisten. Das müssen wir machen, genau, Bewegung. Jetzt zu diesem Datum, ne, früher, weil du angefangen hast mit dem Spanischen Bürgerkrieg, ne, damals 1936, 37, da, oder auch noch bis zum bitteren Ende haben die Anarchisten gesungen, Nubes Oscuras nos impiden ver. Das könnte man auf Deutsch und für heute übersetzen. Hubschrauber kreisen über der Stadt, nämlich über Barcelona. Ist es jetzt der Ernstfall und die Vorbereitung zum Bombenteppich von Fehlfarben? Der erste Schritt zur Apokalypse? Ich traf gestern einen chilenischen Freund auf der Straße. Über uns dröhnte der Hubschrauber und der sagte mir, das ist wie in Santiago de Chile nach dem Militärputsch. Den ganzen Tag der Hubschrauber, das geht mir dermaßen auf den Geist. Das ruft mir die fürchterlichsten Erinnerungen ins Gedächtnis. Den Katastrophen bzw. Nachrichten noch ein Lied von Frau Dota Kerr, die Kleingeldprinzessin aus Berlin. Die hat ja ein neues Album rausgebracht, das heißt Freiheit. Und da hatten wir am Anfang der Sendung ein Lied gehört, das Lied Bunt und Hell. Hören wir noch einmal das Lied Orte von Dota und dann kommen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Es gibt Fleiß und Disziplin. Es gibt Leistung und jeder will irgendwo hin. Es gibt Termine und so viel Pflicht. Du fragst, gehen wir heute? Ich sag nein, leider nein, heute nicht. Weißt du noch, wie vom Fahrrad mit bunten Bändern an unseren Lenkern? Was denkst du? Und ich sagte, ich denk an Orte, an die wir gehen, an andere Tage, um gar nichts weiter zu tun, als nur dort zu sein. Wie ein Baum aus so schön, so schwer zu erreichen, ich würde sagen, wir versuchen es lieber zusammen als jeder allein. Es gibt Streit und unerquickliche Stunden. Und tausend Möglichkeiten haben wir gefunden. Es gibt Serien mit sehr vielen Folgen. Und andere Arten, die Zeit hier so schön zu vergeuden. Und auch wenn gar nichts zwischen uns mehr ist, wie es war, wir könnten hingehen, denn weißt du, sie sind immer noch da. Orte, an die wir gehen, an anderen Tagen und alles, was wir da sind, wenn keiner uns sieht. Wenn die Sterne gut stehen und die Planeten sich alle vertragen, scheint die Sonne da draußen und singt uns ein Lied. Musik. weißt du, sie sind immer noch da. Die Orte, an die wir gehen, an anderen Tagen, da sitzen wir dann und lachen über die, die wir waren. Und wenn die Sterne gut stehen und die Planeten sich alle vertragen, bleibt die Erde noch lange genug dafür auf ihrer Bahn. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Montag, der 1. Oktober 2018. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Frankfurt am Main. Es gibt ein Nachspiel im Fall Susanna. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ermittelt gegen den Chef der Bundespolizei, Dieter Rommann, wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung. Dieser habe Ali B., den mutmaßlichen Mörder der 14-jährigen Susanna, möglicherweise illegal vom Nordirak in die BRD gebracht, hieß es in einer dpa-Mitteilung vom späten Donnerstagnachmittag. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen im Mai in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet worden. Nach der Tat reiste B. in den Nordirak. Von dort wurde er abgeschoben und von der Bundespolizei in die BRD überführt. In der Lufthansa-Maschine befand sich auch Roman. B. gestand, also der Mörder, gestand demnach den Mord, bestritt aber eine Vergewaltigung. Die Abschiebung wurde von Juristen als unrechtmäßig kritisiert. Die irakische Zentralregierung erklärte zudem, es gebe kein Auslieferungsabkommen zwischen Bagdad und Berlin. Das ist Deutschland 2018. Wenn es die eigene Tochter wäre, dann würde man sagen, dem Mann muss man einen Bundesverdienstorden überreichen. Aber hat ja nur ein Mädchen vergewaltigt und ermordet, das ist dann nicht so schlimm. Da wiegen die Rechte dieses Mörders höher als die Rechte des Opfers. Man sollte ihn also, wie seine Anwälte fordern, wieder in den Irak zurückfliegen, ihn dort freilassen und er kann dann den Rest seines Lebens in Friede und Freude verbringen. Haha. BRD-Justiz. Deutlich mehr Todesopfer rechter Gewalt in der BRD. Berlin. Seit 1990 sind mehr als doppelt so viele Menschen durch rechte Gewalt ums Leben gekommen, als bislang bekannt. Mindestens 169 Menschen seien von Tätern mit extrem rechter Gesinnung getötet worden, berichtet die Zeit Online und auch der Tagesspiegel am vergangenen Donnerstag. Bislang war die Bundesregierung von nur 83 Opfern ausgegangen. Diese Zahl hatte das Innenministerium im Juni auf eine Anfrage der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von Die Linke mitgeteilt. Den Medienberichten zufolge gäbe es zudem 61 weitere Fälle von Todesopfern, bei denen starke Indizien dafür existierten, dass es sich um rechtsmotivierte Gewalttaten handelt. Der Berliner Tagesspiegel betreibt nach eigenen Angaben seit dem Jahr 2000 das Langzeitrechercheprojekt Todesopfer rechter Gewalt. Online ist jeder einzelne Fall auf einer interaktiven Karte vermerkt und der bisherige Kenntnisstand beschrieben. Thema: die neue Klasse. Eine Studie zeigt, 38% der deutschen Erwerbstätigen gehören ganz oder beinahe zum sogenannten Prekariat. Etwa ein Achtel der deutschen Erwerbsbevölkerung ist anhaltend prekär beschäftigt und lebt dauerhaft unter prekären Umständen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Studie, die von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde. Die Autorengruppe unter Leitung von Jutta Almendinger, Wissenschaftszentrum Berlin, und Markus Promberger von der Universität Erlangen-Nürnberg hat Daten des sozioökonomischen Panels SOEP ausgewertet, die zwei 10-Jahres-Perioden 1993 bis 2012 abdecken. Das SOEP ist eine repräsentative und jährlich wiederholte Befragung von etwa 12.000 deutschen Haushalten. Die Autoren sprechen von einem mehrfachen Strukturwandel der Erwerbsarbeit in den vergangenen Jahrzehnten, der durch drei Elemente gekennzeichnet sei: den Rückgang von Normalarbeitsverhältnissen zugunsten von Teilzeit- und Leiharbeit, den umfassenden Abbau erwerbsbezogener sozialer Sicherungssysteme und einen starken Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Prekarität steht vor diesem Hintergrund für eine stabile Zwischenzone, die sich nach oben von der relativen Sicherheit des Normalarbeitsverhältnisses und nach unten von der verfestigten Erwerbslosigkeit und Armut abhebt. Personen in der Zwischenzone bilden eine neue gesellschaftliche Gruppe, wenn nicht gar eine Klasse, heißt es in der Studie. Kennzeichnend für das Erwerbsleben dieser Klasse seien Niedriglöhne und unsichere, häufig wechselnde Jobs. Daraus wiederum resultiere eine spezifische Haushaltssituation. Armut, beengte Wohnverhältnisse, häufig auch Überschuldung. So leben in Deutschland 4 Millionen berufstätige Frauen und Männer, 12,3% der Erwerbsbevölkerung. Nicht jeder befristete Beschäftigte, Leiharbeiter und Minijobber wird hier mitgezählt. 26% der Erwerbstätigen verortet die Studie in einer Zone gefährdeter Sicherheit. Hier ist entweder die Beschäftigungssituation oder die Haushaltssituation anhaltend als prekär einzustufen. Aber nicht beides. In der prekären Klasse bilden Frauen im Haupterwerbsalter zwischen 25 und 54 Jahren, häufig Mütter, die größte Teilgruppe. Sie wechseln von einem schlechten Job zum anderen noch schlechteren Job, unterbrochen von kurzen Phasen der Erwerbslosigkeit. Die zweitgrößte Gruppe besteht aus Vätern, denen es auch bei regelmäßiger Erwerbstätigkeit nicht gelingt, gemeinsam mit der Partnerin die Familie sicher zu versorgen. Getting poor by working, ein Phänomen aus den USA, seit langem bekannt. Die drittgrößte Gruppe stellen junge Männer ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Die sind also die dritte Gruppe. Allen drei Gruppen gelinge in dem 10-jährigen Beobachtungszeitraum keine nennenswerte Verbesserung ihrer prekären Lebens- und Erwerbsumstände. Man könne diese soziale Gruppe deshalb als verfestigtes Prekariat bezeichnen. Nimmt man die Gefährdeten mit in den Blick, dann stehen 38% der deutschen Erwerbstätigen entweder ganz oder mit einem Bein im Prekariat. Für diese Menschen sei, so die Studie, der Mindestlohn äußerst wichtig, auch wenn er die persönlichen Lebensumstände nicht nachhaltig verbessere, besonders nicht bei größerer Kinderzahl oder 2 Geringverdienern im Haushalt. Die Autoren plädieren deshalb für eine solidarische Lohn- und Steuerpolitik mit Umverteilungskomponenten in Richtung von Geringverdienern. Auch regulatorische Eingriffe seien geboten, etwa die Einschränkung von Befristungsmöglichkeiten und die Erleichterung des Zugangs zu Leistungen der Arbeitslosenversicherung für Menschen mit häufigen Erwerbsunterbrechungen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Hören wir einmal die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen 1. Oktober 2018, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Terrorermittlungen gegen mutmaßliche Rechtsterroristen. Die Bundesanwaltschaft hat 6 Männer in Bayern und Sachsen festgenommen. Sie wurden verdächtigt, unter dem Namen Revolution Chemnitz eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet und Angriffe auf Ausländer, Politiker und Andersdenkende geplant zu haben, teilte die Karlsruher Behörde mit. Indonesien bittet um internationale Hilfe. Nach dem Erdbeben und dem Tsunami kommen die Bergungsarbeiten auf Sulawesi nur langsam voran. Es fehlt an technischem Gerät und Treibstoff. Nach offiziellen Angaben kamen mindestens 844 Menschen ums Leben. Wegen der Seuchengefahr wurden Massengräber ausgehoben. Regierungskoalition berät Maßnahmen gegen zu hohe Abgasbelastung. Dadurch sollen Dieselfahrverbote in Großstädten verhindert werden. Im Gespräch sind unter anderem Umtauschprämien und Hardware-Nachrüstungen. Beide Maßnahmen sind aber umstritten. Bahn sperrt monatelang Hauptstrecken. Ab Sommer 2019 würden mehrere alte ICE-Strecken grundlegend saniert, teilte das Unternehmen mit. Betroffen seien unter anderem die Schnellverbindungen Hannover, Würzburg und Mannheim-Stuttgart. Die Fahrzeit verlängere sich wegen Umleitungen um bis zu 45 Minuten. Parteiübergreifende Forderung nach Kurswechsel von DITIB. Die Organisation solle ihre politische Rolle in Deutschland aufgeben und sich auf die religiöse Tätigkeit konzentrieren. Kritiker sehen den Religionsverband als verlängerten Arm von Präsident Erdogan. Er hatte am Samstag die Kölner Zentralmoschee eingeweiht. Das Wetter: im Südosten Wolken und an den Alpen zum Teil ergiebiger Regen. Sonst wechselnd bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch Gewitter. 9 bis 16 Grad. Vielen Dank, das waren die Nachrichten von der ARD in 100 Sekunden. Der Skandal, der vielleicht sogar das Ende der katholischen Kirche bedeutet, zumindest der katholischen Kirche, wie sie bisher bekannt ist, ist der unglaubliche Missbrauchsskandal an Kindern und Jugendlichen durch die Priesterschaft, durch Bischöfe, durch Kardinäle, durch Priester, nicht über Jahre, nicht über Jahrzehnte, vielleicht sogar über Jahrhunderte hinweg, das wissen wir mittlerweile, aber in einer unglaublichen Verdichtung in den letzten 50 Jahren. Du sollst nicht lügen, der Papst und die katholische Kirche in ihrer größten Krise, hat der Spiegel in seiner letzten Nummer auf dem Titelbild gehabt. Da sieht man einen Papst im Halbdunkel, eine Art dunkle Eminenz, in den Farben eigentlich der Hölle. Man sieht nämlich den Glutschein des Höllenfeuers, der den Papst in eine dunkle Maske taucht. Und ja, da haben wir den Salat. Papst Franziskus versprach bei Amtsantritt einen erneuerten, weltoffenen Katholizismus. Haha, 5,5 Jahre und viele Missbrauchsfälle später ist die Weltkirche gespalten wie nie zuvor. Nur hinter verschlossenen Türen äußern sich Kardinäle und Erzbischöfe darüber, dass etwas passiert ist, was an die Fundamente der Kirche rührt. Es geht dabei in erster Linie um tausendfach dokumentierten sexuellen Missbrauch durch Seelsorger weltweit. Es geht auch zunehmend um Papst Franziskus selbst. Er, als strahlender Reformer gestartet, droht seine Autorität zu verspielen, weil er häufig zu Unzeit spricht, in wichtigen Momenten hingegen schweigt. Über Lügen, Intrigen und einen heiligen Vater, der wie keiner vor ihm die Glaubenswahrheit in Frage stellt, wettert ein greiser Kardinal am Hof von Franziskus. Nicht einmal 6 Jahre sind vergangen, seitdem Jorge Mario Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires, zum 265. Nachfolger Petri gewählt wurde und vom Staat weg bejubelt wurde wie eine Lichtgestalt. Als Pontifex, der seiner verkrustet und rückwärtsgewandten wirkenden Kirche zeitgemäßere Züge verpassen könnte. Mittlerweile aber sieht es so aus, als entgleite dem Oberhirten die Herde. Der Spiegel schreibt hierzu in einem lang angelegten Bericht: Sollte am Ende wahr werden, was Franziskus laut Zeugen in kleiner Runde gesagt hat. Nicht ausgeschlossen, dass ich als derjenige in die Geschichte eingehen werde, der die katholische Kirche gespalten hat. Zumindest ist dieser Tage von der schwersten Krise des laufenden Pontifikats und von einem Bürgerkrieg unter den Gläubigen die Rede, wobei die Gefechtslinien nicht nur zwischen konservativen Franziskusgegnern und progressiven Befürwortern verlaufen. Kritik kommt momentan vor allem vom konservativen Flügel in den USA, wo der Verdacht geäußert wird, der Papst aus Argentinien, Achtung, habe seine Hand schützend über ein Netzwerk homosexueller, päderastischer Würdenträger gehalten und sich sogar mitschuldig gemacht an tausendfachem Missbrauch. Der schwerwiegendste bislang nicht dementierte Vorwurf, Franziskus soll den inzwischen suspendierten US-Kardinal Theodore McCarrick, einen Serientäter, wider besseren Wissens rehabilitiert und mit delikaten diplomatischen Missionen betraut haben. Diese Anklage, verbunden mit einer Rücktrittsforderung an Franziskus, stammt vom ehemaligen vatikanischen Nuntius in Washington, Carlo Mario Bigano. Ich werde dazu kein Wort sagen, erklärte der Papst. Er, der sonst schnell eine Meinung hat über alles und dies und jenes, bleibt damit seiner Linie treu. Zu heiklen Themen schweigt er. Das war so im Fall der von 4 Kardinälen geäußerten Dubia, Zweifel an seiner Amtsführung. Sie verdächtigen ihn der Verbreitung von Irrlehren. Das war auch so beim jüngsten offenen Brief von 30.000 Katholiken und Katholikinnen, die forderten, endlich die Wahrheit zu erfahren. Der Papst aber lässt lieber den Vorwurf im Raum stehen, er habe von den Umtrieben des Kinderschänders McCarrick seit Juni 2013 gewusst. Mit dem amerikanischen Kardinal pflegte er vertrauten Umgang. Stolz, noch mit 84 Jahren für Franziskus auf Reisen gehen zu dürfen, soll der Kinderschänder McCormick einst erklärt haben: Es sieht so aus, als habe der Herrgott noch einiges mit mir vor. Worauf Franziskus spöttisch antwortete: Könnte auch sein, dass der Teufel die Unterkunft für dich in der Hölle noch nicht fertig hat. An Papst Franziskus hängen die Hoffnungen derer, die dieser Kirche den Spagat zwischen Vergangenheit und Zukunft zutrauen, die von einer stärkeren Rolle für Frauen, von der Priesterweihe für Homosexuelle oder von mehr Ökumene träumen, von mehr Barmherzigkeit auch und weniger Pomp. Scheitert Franziskus, so geht mehr in die Brüche als nur das Pontifikat eines Papstes aus Lateinamerika. An Negativschlagzeilen mangelt es nämlich nicht. Der 356 Seiten lange Bericht, die Studie der Deutschen Bischofskonferenz über sexuellen Missbrauch von Minderjährigen, die der Spiegel in Auszügen vorab veröffentlichte, ist ein niederschmetterndes Dokument klerikalen Vergehens. Am Dienstag wurden die Ergebnisse von Kardinal Reinhard Marx vorgestellt. Es gebe keinen Anlass zur Annahme, so die Autoren der Studie, dass es sich beim sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker der katholischen Kirche um eine in der Vergangenheit abgeschlossene und mittlerweile überwundene Thematik handelt. Das heißt, die sind immer noch fleißig dabei, Kinder zu missbrauchen und sexuell zu misshandeln. Unter dem Eindruck der Schreckensmeldungen aus Deutschland hat der Papst für Februar 2019 ein Treffen der Vorsitzenden aller nationalen Bischofskonferenzen zum Thema Missbrauch einberufen. Das bedeutet, weitere 5 Monate werden vergehen, ehe führende katholische Würdenträger nach Rom reisen, um zu beraten, Achtung, nur zu beraten, jene Eminenzen und Exzellenzen, die aufgrund ihrer Machtposition oft Teil des Problems und nicht Lösung des Problems sind. Einen verkommeneren Saustall kann man sich nicht mehr vorstellen als diese eigentlich dem Herrn dienen sollende katholische Kirche. Der Spiegel hat dann eine flächendeckende Kultur des Missbrauchs von Kindern und von den Vertuschern dargestellt. Und da gibt es Länderstatistiken, die lassen einen wirklich den Atem anhalten. Mit welcher langanhaltenden Frechheit, Brutalität und Permanenz die Päderasten und Kinderschänder in der katholischen Kirche ihr Unwesen treiben konnten. In Kanada alleine, ich zitiere nur ein paar Beispiele, gab es schon 1968 Tausende von sexuellen Missbrauchsfällen an Kindern. 1990 wurde endlich eine Untersuchungskommission eingesetzt. In den USA allein 19.000 Opfer sexuellen Missbrauchs haben für den Zeitraum von 1960 bis 2016 ausgesagt. Vorwürfe gegen 6.800 Kleriker sind protokolliert worden. Die Zahl der Betroffenen wird auf über 100.000 geschätzt. Dann gibt es Statistiken über Chile, Belgien, Irland, Argentinien, die Niederlande, Deutschland, Australien, Österreich. Man kann so viel Schweinerei eigentlich gar nicht mehr aufzählen, ohne dass einem dabei übel wird und man gerne in einen Eimer kotzen möchte. Samstag, der 29. September 2018. Ich befinde mich hier an der Via Laietana, ca. 14.20 Uhr. Eine aufgebrachte, vor Wut tobende Separatistenmenge versucht, die Polizeikette der Mossos zu durchbrechen, um die wenige Meter hier an der Via Laietana vorbeiziehende Demo einer konstitutionalistischen Polizeigewerkschaft anzugreifen. Sollte das gelingen, dann hätten wir eine herrliche Massenschlägerei hier im Zentrum von Barcelona, was das sowieso schon unerträgliche soziale und politische Klima um einen weiteren Schritt in Richtung Abgrund oder in Richtung Bürgerkrieg treiben könnte. Die Generalitat von Catalunya lässt seit Tagen auf allen ihren Fernsehkanälen TV3 zum Beispiel in der Dauerschleife die Prügelbilder der spanischen Polizei vom 1. Oktober vergangenen Jahres bis zum Erbrechen ablaufen, was viele Menschen erst in die rechte Stimmung versetzt hat. Niemandsland 94 FM. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom 1. Oktober 2018. Thema Randale. Straßenschlachtähnliche Zustände gab es streckenweise am vergangenen Samstag hier im Zentrum von Barcelona, als zwei Demonstrationszüge aufeinander zu treffen drohten. Separatisten der linksradikalen CUP und Leute der CDRs hatten den Sant Jaume-Platz schon seit den frühen Morgenstunden massenhaft besetzt, um das Eintreffen einer Demo von spanischen Polizisten zu verhindern. Die katalanische autonome Polizei Mossos hatte alle Zugänge zur Plaza Sant Jaume weiträumig abgeriegelt, um ein Zusammentreffen der Separatisten mit der Demo der spanischen Polizeiangehörigen zu verhindern. Als nun die Katalanisten versuchten, die Polizeikette zu durchbrechen, kam es zu Knüppeleinsätzen und zu Wurfgeschossen mit Farbbeuteln und Eiern auf die Beamten. Und dann hieß es knüppelfrei. Es kam zu kurzen Prügelszenen der Mossos. Später griffen Separatisten an der Plaza Catalunya dann auch, nachdem die Demo vorbei war und die Demo der Polizisten sich schon aufgelöst hatte, einzelne Demonstranten aus der Menge heraus an. In den Abendnachrichten des katalanischen Regionalfernsehens TV3 sah man einen empörten Carles Riera, das ist der Vorsitzende der CUP, der es nicht fassen konnte, dass katalanische Polizisten katalanische Demonstranten prügelten. Der konnte das einfach nicht fassen. Der schaute da mit ungläubigen Augen in die Kamera und konnte es nicht begreifen. Riera und Sprecher der CDRs forderten völlig empört am gestrigen Sonntag den Rücktritt von Quim Torra, dem Präsidenten der Generalitat, und seinem Landesinnenminister, Consejero del Interior, der Prügelbefehler Miquel Buch. Traidor, Botifler, also Verräter, schimpften die Linksseparatisten. Dafür werdet ihr bezahlen, hieß es da. Der radikale Linksseparatismus ist erbost, weil die Generalitat die Jusopol-Demo nicht verboten hatte. Circa 3000 Anhänger dieser erst kürzlich gegründeten Polizeigewerkschaft waren neben höheren Gehaltsforderungen auch mit dem Anspruch angetreten, die Einsatzkräfte des vergangenen 1. Oktober zu ehren. So, ja, die sollten also geehrt werden. Das war natürlich eine dreiste Provokation in Richtung Separatistenlager, was dort angesichts der Prügeleinsätze damals sehr sauer ankam. Offizielle Polizeisprecher der Guardia Civil und der Policía Nacional distanzierten sich allerdings schon im Vorfeld von der Demo ihrer Kollegen von Jusapol. Sie nannten diese Demo populistisch und unangemessen. Ich habe dich gar nicht gesehen auf der Demo, Werner. Ich war an der Via Laietana und habe mir das Spektakel angeguckt. Ich habe gedacht, dich da irgendwie mit dem Mikrofon in der Hand und einem Helm mit Presse Contrabanda zu sehen, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir das Spektakel nur im Fernsehen angeguckt, ja, und also es war ja so, diese sogenannte Polizeigewerkschaft, diese Jusapol, Jusapol auf Spanisch, die von den Leuten hier als Chusmapol bezeichnet wird, also Chusma ist wie so menschlicher Abschau. Unrat, ja. Und die hatten also diese Demonstration angemeldet für den Plaza Sant Jaume, und wo dann die Unabhängigkeitsbefürworter das mitgekriegt haben, sind die natürlich sofort dorthin gegangen, um die Bullen da nicht auf den Platz zu lassen. Zahlenverhältnis vielleicht so 6.000 Separatisten und 3.000 Polizisten. Ja, und wie du schon gesagt hast, der offizielle Anlass, diese Demonstration anzumelden, waren eben höhere Gehälter zu fordern. Das ist ja erstmal schön, wenn ein Arbeitnehmer ein höheres Gehalt fordert. Das müsste man natürlich unterstützen, aber in diesem Fall war ganz klar, das war eine gezielte Provokation, auch das Datum schon. Warum müssen die jetzt gerade zum 1. Oktober das machen? Ne? Und dann auch, wenn du dir die Leute angeguckt hast, die bei dieser Polizistendemonstration, also Guardia Civil und Policía Nacional mitgemacht haben, also schon vom Aussehen her, wie so rechtsradikale Fußballfans, Ultras, ne, oder auch so Leute, die wir gesehen haben in Pamplona bei der Manada, die sich dann so als Gruppe zusammentun, um Frauen zu vergewaltigen. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Ja. Oder auch, wie sie sich teilweise herausgeputscht haben. Einige waren wie verkleidet wie der Cid, ja, dieser kastilische Edelmann, der da im 11. Jahrhundert versucht hat, das christliche Abendland gegen die ungläubigen Mohren zu verteidigen. So sind die da aufmarschiert. Also war ganz klar eine Provokation. Ne? Und haben sie ja dann auch noch gesagt, also eine Hommage an die Mitglieder von Guardia Civil und Policía Nacional, die da eben vor einem Jahr in Katalonien am 1. Oktober das Recht und das Gesetz verteidigt haben. Also mit anderen Worten, die brutal und mit viel Lust damals auf den Teil der Bevölkerung eingeschlagen haben, die bei diesem Referendum am 1. Oktober abstimmen wollten. Ne? Also sowieso schon viele Faschisten dabei bei diesen Typen und wurden dann eben zusätzlich noch aufgehetzt von ihren Vorgesetzten, von den Politikern, hauptsächlich von Partido Popular und Ciudadanos, aber auch von der eigenen Bevölkerung. Wahrscheinlich kannst du dich noch erinnern an die Fernsehbilder, wo die dann, die wurden mehr als 10.000 hier angekarrt von Andalusien aus und hauptsächlich, und wie die dann dort ausmarschiert sind aus ihren Kasernen in Andalusien, wurden sie angefeuert von der Bevölkerung. A por ellos, also auf sie mit Gebrüll, auf diese Katalanen. Ja. Also das war das Panorama, und dann haben sich jetzt eben am Samstag da die katalanische Polizei, die Mossos, dazwischen gestellt, zwischen diese beiden Fronten, und das war wirklich ein farbenfrohes Bild, ne, wie die dann eingedeckt wurden mit Farbeiern. Ja, ja, da flogen Farbeier, Sprays, da flogen auch richtige Eier und da flogen auch ein paar Klamotten. Also ich habe da so Flaschen, ja, ja, Wasserflaschen gesehen und solche Sachen. Aber interessant fand ich, wie die die CUP jetzt oder die CDR, diese Komitee zur Defensa der Republika, früher war es die Komitees zur Defensa des Referendums, morgen sind es dann wahrscheinlich die Komitees zur Verteidigung der Revolution, wie die jetzt empört sind über diese Mossos, ja, wie wenn sie zum ersten Mal merken, dass die Mossos eben nicht nur liebe Katalanen sind, sondern Polizisten sind, ja, und jetzt großes Geschrei und... ja, das liegt aber auch an dieser verlogenen Ideologie der Volksgemeinschaft. Wir sind eine Ethnie, wir sind ein Volk und wir tun uns gegenseitig nicht weh. Dieser Mythos wurde ja auch am letzten 1. Oktober vor einem Jahr, wurde dieser Mythos ja fleißig genährt, eben dadurch, dass die Mossos unter separatistischem Kommando standen und denen hatte man einfach gesagt, tut nichts. Und dann auch hat man versucht, den Mosso-Chef nach dem Attentat als Lichtgestalt und Helden aufzubauen. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe Leute auf der Straße gesehen, die haben die Mossos umarmt und abgeküsst, ja, ja, haben sich vor das Auto der Polizei gestellt, vor diese Einsatzwannen. Die gleichen Polizisten, die sie vor Jahren noch auf die Fressen gehauen haben, genau, wurden da beschenkt mit Blumen und begrüßt und abgegrapscht und abgeknutscht. So einen Unsinn habe ich selten erlebt, aber das ist eben Katalonien 2018. Und jetzt sind sie, also diese CUP und diese Komitees zur Verteidigung der Republik, sind sie so empört, dass sie, du hast es ja gerade schon gesagt, dass sie den Rücktritt fordern von dem katalanischen Innenminister, sagen wir mal. Landesinnenminister. Und sogar von dem Torra. Ja. Hm. Und auf der anderen Seite ist es auch schon deshalb lächerlich, gefährlich, weil sowohl der Torah wie auch die KUB, die wissen, dass sie sich gegenseitig brauchen, jetzt nächste Woche im Parlament zum Beispiel. Ne? Und der Torah natürlich hat natürlich daran gedacht und hat dann gleich verlautbart an diese Straßenkämpfer, macht Druck, es ist gut, Druck zu machen. Also jetzt sind sie nach dieser Äußerung dann wahrscheinlich schon wieder versöhnt. Ja, aber dieser blöde Affe macht natürlich Druck, den er will. Und das sind für ihn natürlich Schmuddelkinder. Diese Leute, die da mit Rasterzöpfen und Schmuddel-T-Shirts auf der Straße rumrennen und für die linke Republik schreien, die sind diesem Mann natürlich genauso verdächtig wie unser einer und jeder andere auch, der nicht auf ihrer Klassenherrschaftslinie fährt. Und das ist wirklich eine völlig naive Geschichte, die da gerade abläuft. Die kann man wirklich nur, ja, noch nicht mal belächeln. Da kann man wirklich nur eine traurige Grimasse ziehen und sagen, mein Gott, wie weit ist das gekommen? Ja, also diese Geschichte da, das war am Samstagvormittag. Und gestern Abend haben dann diese CDRs schon angekündigt, heute würde es Überraschungen geben, also überraschende Aktionen von ihrer Seite. Und tatsächlich, heute Morgen fing es dann schon an, die sind zum Teil sehr früh aufgestanden, schon um 6 Uhr, erste Demonstration in Girona, also nicht nur in Barcelona, sondern in ganz Katalonien, an verschiedenen Orten, in Lleida zum Beispiel, wurden die spanischen Fahnen an öffentlichen Orten abgehängt und runtergeholt. Der Ave, der nach Frankreich musste zeitweise unterbrochen werden wegen Blockaden, Streiks an der Uni, Straßenblockaden, an der Autobahn auch und auch hier in der Stadt, die Buslinien mussten verändert werden, die Busse mussten anders fahren, die Mautstellen an der Autobahn wurden aufgehoben teilweise, sodass die Leute nicht mehr bezahlen mussten und da durchfahren konnten. In San Andreu de la Barca sind sie hingegangen zur Kommandatur der Guardia Civil, um dort zu protestieren. Dann eine schöne Aktion, muss man sagen, so um 9:30 heute Morgen sind dann viele Leute an der Diagonale in die Metro eingestiegen, sind in einen anderen Stadtteil gefahren und haben dort eine Zwangsräumung verhindert. Die Mosses, die hatten nicht genug Polizisten, um gegen die CDRs da einzuschreiten. Und wie ich jetzt hierher kam, wie gesagt, Hubschrauber und Demonstration angekündigt vom Plaza Universidad von Studenten. Die sind jetzt gerade vorher die Laietana runtermarschiert und jetzt ist wahrscheinlich gerade in diesem Moment der Plaza San Jaume rammelvoll. Ja, wir werden das gleich noch mitkriegen, wenn wir aus dem Studio gehen. Dann werden wir ja zwangsweise die Plaza San Jaume überqueren und da werden wir noch einige Eindrücke mitnehmen. Ja, es ist also ein Hexenkessel heute hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Kommen wir zu weiteren Barcelona-Nachrichten. Etwas Ekelhaftes. Fäkalkeime in Mojitos an den Stränden Barcelonas entdeckt. Die Guardia Urbana hat zusammen mit Einsatzgruppen des Gesundheitsamtes, die heißen aber hier anders, die heißen hier SEPRONA, das heißt Servicio de Protección de la Naturaleza, in den letzten Wochen Proben von Speisen und Getränken genommen und untersucht, die von ambulanten Verkäufern an den Stränden Barcelonas feilgeboten werden. Einige davon enthalten Fäkalreste. Also, wer nicht weiß, was das ist, es handelt sich hier um Scheiße und Kot. Außerdem wurde festgestellt, dass die Mojito-Verkäufer ihre Zutaten in Müllcontainern und Kloaken lagern. Es kam zu Verhaftungen. Verhaftet wurden Leute aus Pakistan, aus Rumänien und aus Indien, die nun wegen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit angeklagt werden. Ich habe oft beobachtet, wenn ich morgens zum Radio ging, am Samstag, da waren Händler, Pakistani, die haben Kanaldeckel hochgehoben und ich dachte, was machen die? Wollen die Deckel klauen und nach Rumänien verkaufen? Das ist ja auch viel passiert. weil die aus Metall sind. Nein, die haben da Beutel, die haben sie da reingehängt, rausgeholt mit den sogenannten illegalen Bierbüchsen und Getränkegeschichten und auch ihre Souvenirs, die die da so verkaufen. Nächste Nachricht, Massenspektakel. Wir wissen ja nun, Barcelona ist eine Metropole der Massen, im Guten wie im Schlechten, politisch wie kulturell. Immer sind es Zehntausende, Hunderttausende, Millionen, die sich formieren, wenn es irgendetwas zu protestieren oder zu feiern gibt. Wer Barcelona kennt, der weiß, wovon ich rede. Dieses Mal waren es offiziell 1,4 Millionen, die an den diesjährigen Fiestas de la Merced teilnahmen. Allein beim großen Musikfeuerwerk an der Plaza España strömten 90.000 Menschen zusammen und an den vier Tagen kamen 200.000 Zuschauer und Schaulustige allein in den Ciudadela Park. Das ist da bei mir in der Nachbarschaft. Ich hab's gehört. Nachts wurde dann in den Straßen, ja, die Party weitergefeiert. Thema Rathaus. Mit Hilfe, Achtung, des Antibetrugsplans, El Pla Antifraud, Antifraude und der Steuerfahndung hat das Rathaus unter Ada Colau sehr pfiffig 56 Millionen Euro in den letzten zwei Jahren zusätzlich eingenommen. Wir wissen ja, die Finanzierungsprobleme hier im Rathaus sind ja schon eine Art Redensart geworden, eben durch den 155 und dadurch, dass die Generalitat auch nichts locker macht, weil die Colau ja keine Separatistin ist und so weiter. Große Firmen, Supermarktketten und Baufirmen waren hier ins Visier genommen worden, die systematisch falsche Angaben über ihre Betriebsräume und Filialen gemacht haben. Die haben also, weiß nicht, 200 Quadratmeter angegeben, haben dafür Steuern bezahlt und im Grunde waren es 700 Quadratmeter und so weiter. Thema Politikerimport. Der französische Ex-Minister Manuel Valls will Bürgermeister von Barcelona werden. Will ser el próxim alcalde de Barcelona? Will ser el próxim alcalde de Barcelona? Mit diesen Worten trat der Franzose am Dienstag letzter Woche in einem Festakt im CCCB, das ist das Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, ein großes Museum hier im Zentrum der Stadt, vor die Mikrofone der Presse. Valls wird von den rechten Ciudadans unterstützt. Gegen Populismus und Separatismus, für geordnete Verhältnisse in der Stadt, will der Franzose antreten. Sollten wir nicht eine Partei bzw. eine Wahlliste bilden, auf der du endlich, du bist ja Rentner, du hast viel Zeit, Kandidat wirst? Was hältst du davon? Wir könnten die nennen Barcelona zuerst. Ich wäre qualifiziert dafür. Ich war Barcelona ja mal zuerst. 4 Jahre lang Verwaltungsbeamter, ja, bevor bitte. Ich angefangen habe zu studieren. Na, los. Ja, ja, ja. Wir gründen eine Liste. Aber nee, noch eine Liste, noch eine Partei nicht. Es gibt schon eine, die Kandidatur, die völlig geeignet ist dafür. Das ist die. Sind die Kommunes von Ada Colau, der will ich nicht Konkurrenz machen. Einverstanden. Meine Idee war auch folgende, wir saugen Stimmen ab von der Valls-Fraktion und die führen wir dann in einem schnell geschmiedeten Wahlbündnis am Ende der Ada Colau zu. Das wäre mein Plan. Gut, viele machen das so. Ada Colau selbst äußerte sich gegen Angriffe, die dieser Valls gegen sie gestartet hatte. Der hat gesagt, sie könne die Stadt gar nicht richtig verwalten, sie hätte keine Ahnung und so weiter, hat sie einfach eiskalt gesagt, dieser Valls ist der Kandidat der reichen Eliten in dieser Stadt. Wir wissen, dass die heute an der Macht sind, sehr gut organisiert sind. Sie haben die Macht schon lange und können sie straffrei ausüben. Und es ist offensichtlich, jetzt, wo sie sehen, dass wir Bürger und Bürgerinnen uns organisieren, dass die Macht es uns nicht leicht machen wird. Sie nennen uns Idealisten, Gutmenschen, nette Aktivisten. Sie nennen uns Systemkritiker, Alternative. Und sie werden versuchen, uns lächerlich zu machen, zum Schweigen zu bringen, zu kriminalisieren. Sie behandeln uns als Eindringlinge. Dabei müsste es in der Demokratie doch eine gute Nachricht sein, dass wir Bürgerinnen und Bürger kundtun, was wir wollen und wie wir das wollen. Das ist Demokratie. Alles andere ist Wortgeklingel. Wir sind keine Eindringlinge. Thema Narcopisos. Weitere Anzeigen wegen Drogenhandelswohnungen, den sogenannten Narcopisos, sind bei der Polizei eingegangen. 3 Narcopisos in der Calle Valdoncella im Zentrum, einen Steinwurf von der Plaza Universidad entfernt. Drogenkriminelle haben diese etwas ruhigere Gegend bisher noch nicht unter Kontrolle gehabt. Doch nun sind drei Häuser betroffen. Die Nummer 47, die Nummer 49 und die Nummer 50 der Calle Valonceia. Mich betrifft das auch ein bisschen, weil ich da mal vor vielen, vielen Jahren gewohnt hatte. Die Leute, die auch noch in dem Haus leben, Familien mit Kindern, die finden also am Abend oder am Morgen Fixen auf den Treppen und es herrschte ein reger Geschäftsverkehr in den Hausfluren und das macht natürlich vielen Leuten Angst. Thema Polizeipuppe. Am Freitag hatten Scherzbolde eine Puppe in Uniform der Guardia Civil an die Fassade der Uni UAP gehängt, der Universidad Autónoma de Barcelona. Darüber prangte ein Riesenplakat. Pim pam pum, que no quede ni un. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen Hasspropaganda eingeleitet. Bleiben wir beim Thema Wahlkampf. Es wird ja nun von rechts auf die Ada Colau geschossen. Die kann die Kriminalität in der Stadt nicht in den Griff kriegen. Und die hat ja keine Ahnung, wie man mit Kriminellen umgeht. Das ist hier ein Tollhaus geworden. Und nun gibt es einen weiteren spektakulären Angriff mit einer Machete. Der spektakuläre Angriff eines Individuums, das einen am Boden liegenden Mann mit einer Machete verletzt, hat im Stadtteil Raval in Barcelona wiederum die Kriminalitätskrise und die fehlende Sicherheit auf den Straßen in die Schlagzeilen gerückt. Jemand hat die Szene von einem Balkon aus gefilmt. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Die gingen über alle Fernsehkanäle. Ein wie besessener Mensch, Mann, halb nackt, schwingt die blutige Machete und stolziert drohend auf und ab, während der am Boden liegende in einer Blutlache um sein Leben wimmert. Solche Szenen hat man lange nicht gesehen in Barcelona. Nach Polizeiangaben handelt es sich um eine Art Abrechnung im Drogenmilieu. Nach dem Täter wird mittlerweile gefahndet. Das Opfer befindet sich im Krankenhaus. Was viele Anwohner bestätigen, ist eben das. Es handelt sich um Leute, die da bekannt sind, im Drogenmilieu zu Hause zu sein. Bürgermeisterin Ada Colau hat eingestanden, dass die Sicherheitslage in der Stadt besorgniserregend sei. Die Bürgermeisterin sagte, die Guardia Urbana sei um 15% verstärkt worden. Aber sie forderte die Generalitat auf, unter Quim Torra, endlich mehr katalanische Polizei für die Sicherheit der Bürger abzukommandieren. Das machen die natürlich mit Absicht nicht, nach dem Motto, je schlechter, je besser für uns, damit dann die Colau und ihr Rathaus, ihre eigentlich tolle Rathausmannschaft und Frauschaft in Misskredit gerät und dadurch eben Wählerstimmen reinkommen. Meine Damen und Herren, das war der Niemandsland Barcelona Blog vom heutigen 1. Oktober 2018. Niemandsland. FM bei Contrabanda. Der Wetterbericht. Mittlerweile ist es kurz vor 15 Uhr. Ein bedeckter Himmel. Weißes Herbstlicht fällt auf die Häuserschluchten einer großen Stadt. Die Temperaturen sind angenehm, nicht zu warm, nicht zu kalt. Ein herrliches Wetter eigentlich für unser einen. Kommen wir zum Thema Kultur. Wir haben das letzte Woche schon angekündigt, die Fotoausstellung Heroes of War von Judith Döker läuft weiter zu den Öffnungszeiten vom Goethe-Institut bis zum 19. Oktober. Judith Döker, die hat sich entschlossen, nach einem Besuch von Flüchtlingscamps in Libanon diese Ausstellung zu machen. Und sie stellt die Bewohner von diesen Camps eben nicht nur als Opfer vor, sondern betont deren Lebenswillen, ihre Energie, ihre Hoffnung. Und sie sagt, das sind die eigentlichen Kriegshelden. Migranten, nicht die, die Flüchtlinge, nicht die, die die Bomben abwerfen. Und vielleicht sollte unser sozialistischer Außenminister da mal hingehen. Der hat sich vor kurzem nicht entblödet, also im Zusammenhang mit diesen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, hat er sich nicht entblödet zu schwafeln von einer fantastischen Zielgenauigkeit dieser modernen Raketen, die also nur militärische Objekte treffen. Und also genau wie damals mit Bush und seiner Verbrecherbande Rumsfeld, Dick Cheney, Colin Powell, ne? Die haben wenigstens noch manchmal zugegeben, dass es Kollateralschäden gibt. Ne? Gut, dann, also das noch, diese Ausstellung bis zum 19. Oktober, dann morgen am 2. Oktober, aber nicht im Goethe-Institut, sondern im CCCB gibt es einen runden Tisch, wo auch teilnimmt eine Journalistin, Philosophin, Caroline Emke, die da sprechen wird über den Kampf gegen Rassismus, Ausgrenzung, Diskriminierung, gegen den Hass, gegen Minderheiten. Das wird also morgen stattfinden, ab 18.30 Uhr im CCCB, Titel Die Spirale des Hasses, von den Social Media bis zur politischen Realität. Und dann gibt es noch diese Woche das Festival Cine Migrante, Migration und Kontrolltechnologie. Und eine der Veranstaltungen wird am Donnerstag sein, am 4. Oktober im Goethe-Institut. Und auch gibt es einen Kurzfilm dazu, Find, Fix, Finish. Und ein Berliner Kollektiv wird da präsentiert, Tactical Technology. Am Donnerstag, diesen Donnerstag um 19 Uhr im Goethe-Institut. Genau jetzt kommt die Sonne raus. Ich sehe hier durch einen Spalt des Studiofensters dringt helles Sonnenlicht. Das heißt, der Himmel ist jetzt blau. Ich habe zwei Kinoereignisse zu vermelden. Einen Film, den ich gesehen habe, der heißt auf Deutsch Offenes Geheimnis. Auf Spanisch Todos lo saben. Der Film ist, wenn ich es so nennen darf, eine sehr durchwachsene Angelegenheit. Er hat mir nicht so gut gefallen, das muss ich sagen, weil er sich nicht entscheidet, in welchem Genre er zu Hause sein möchte. Soll es eine Art, ja, Thriller sein, ein Familiendrama, eine Studie, eine soziologische Studie über eine Familie? Der Film ist leider, trotz der Starbesetzung mit Penélope Cruz und Javier Bardem und anderen sehr, sehr guten Schauspielern, ein Schlag ins Wasser. Der Iraner Ashghar Farhadi drehte seinen neuen Film mit, wie gesagt, den Superstars Penélope Cruz und Javier Bardem. Endlich ein Coup, hat man gedacht. Aber auch der Spiegel sagt hier, tatsächlich eine Enttäuschung. Hola, pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. Paco. Die wirklich tollen Schauspieler und Schauspielerinnen in diesem Film, die kann man nur loben. Wo es hinkt und hapert, ist der Rhythmus und auch das Drehbuch. Der Regisseur ist eigentlich kein Unbekannter. Ashghar Farhadi hat bereits zwei Oscars gewonnen und man war sehr gespannt. Der Film hat das Festival in Cannes eröffnet. Allerdings wirkte Farhadi da wie eine Figur aus einem seiner Filme, gefangen in komplizierten Verhältnissen. Farhadi durfte ohne Probleme nach Frankreich reisen, das ist auch wieder so ein Punkt, und seinen Film persönlich präsentieren, im Gegensatz zu seinem Landsmann Jafar Panahi, der anderen großen Figur der reichen iranischen Filmkultur. Der steht seit 2010 unter Hausarrest der Mullahs, des Regimes. Ihm droht noch immer eine Gefängnisstrafe. Und das ist eigentlich eine Art Berufsverbot. Er hat Berufsverbot. Banadi arbeitet trotzdem weiter, so gut er kann. Der iranische Regisseur, also Asghar Farhadi, ist auch im Westen berühmt für seine abgründigen Familiendramen. Mit ihnen hat er bereits 2 Oscars gewonnen. Im Mai durfte er mit seinem neuen Film Offenes Geheimnis die Filmfestspiele eröffnen. Farhadi durfte ohne Probleme nach Frankreich reisen, wie gesagt. Immer wieder versucht Farhadi, sich von den Machthabern zu distanzieren, aber es gelingt ihm einfach nicht. Ein paar Worte noch zum Film. Seinen neuen Film, also Offenes Geheimnis, drehte er mit europäischem Geld in Spanien mit dem Superstar-Ehepaar Penélope Cruz und Javier Bardem. Prompt warfen ihm Kritiker kreativen Ausverkauf vor und lästerten, es handle sich um eine Telenovela mit schönen Bildern. Ja, das klingt natürlich vernichtend für einen so renommierten Star-Autoren wie Farhadi. Hola, pa. Estamos cerca. Offenes Geheimnis erzählt die Geschichte eines Emporkömmlings, der trotz seines Erfolgs von denen am oberen Ende der sozialen Skala noch immer verachtet wird. Insofern benutzt Farhadi das Genre des Melodrams durchaus wieder, um wie in seinem Scheidungsdrama Nada und Simin eine Trennung von gesellschaftlichen Zwängen zu erzählen. Von Missständen, die sich aus Traditionen speisen, in denen der Einzelne trotz aller Befreiungsversuche gefangen bleibt. Diesmal allerdings versandet das Melodram in banaler Gefühlsduselei. Das titelgebende offene Geheimnis, so schreibt der Spiegel, ist tatsächlich so offensichtlich, dass es keinerlei dramatische Kraft mehr entwickeln kann. Penélope Cruz agiert zwar ungeschminkt, aber vorhersehbar aufgeregt. Auch bei ihrem Partner Javier Bardem erstickt die Popularität des Darstellers jede Nuance der Figur. Ähnlich holzschnitthaft bleiben die familiären Konflikte, die sich in einer Manier hochschaukeln, die tatsächlich an eine Seifenoper denken lässt. So laufen auch die wiederum virtuos komponierten Bilder ins Leere. Hören wir uns jetzt mal den Trailer auf Deutsch an, wie das auf Deutsch klingt. Wir haben es gerade auf Spanisch gehört. Hola, Papa. Sind fast schon da. Tante Anna hat uns vom Flughafen abgeholt. Oh. Johann, meine Schwester Laura. Viel besser. Kein Vergleich zu seinem Vorgänger. Meine Hübsche. Paco! Groß geworden. Deine Mutter und Paco waren mal zusammen. Ernsthaft? Der Film beschreibt eigentlich eine Entführung, die Geschichte einer Entführung, nur diese Entführung ist dermaßen klobig und unbeholfen aufgebaut und die Ermittlung und die Dramatik der Entführung ist dermaßen langweilig dargestellt, dass man am Ende die Lust verliert, dieser Spur überhaupt zu folgen. Man wird mit Elementen eines Thrillers, eines Krimis konfrontiert, die ständig als Hänger, als Durchhänger absacken. Und man ist nachher froh, dass dieses Kind, das da entführt wurde, endlich wieder auftaucht und man uns mit dieser schlecht gemachten Geschichte in Ruhe lässt. Das Ende ist auch wie ein Luftballon, der auf einmal platzt und dann hat man die Schlussszene, wo die tollen Schauspieler, einer von ihnen, Eduard Fernandez, den ich sehr schätze, ebenfalls schauspielerisch eine Glanzrolle, ja, eine Wahrheit gesagt bekommt. So sieht der Film aus. Meine Damen und Herren, wir sind eigentlich schon ans Ende unserer Sendung angelangt. Ich habe hier noch eine Filmbesprechung, die wollte ich eigentlich bringen. Das ist der neue Film von Michael Moore. Der heißt nicht 9/11, sondern der heißt 11/9. 9/11 wissen wir, das war der Terroranschlag auf die Zwillingstürme des World Trade Centers. Aber 11/9, du Werner wirst das wissen, worum es sich da handelt. Der 9. November, das war der Wahltag, an dem Donald Trump gewählt wurde. Darüber hat Michael Moore seinen neuen Film gedreht. Wir verabschieden uns und dann bringe ich noch einen kurzen Auszug aus der Besprechung dieses Films. Werner, das war's für heute. Das war's für heute und noch an die Leute, die uns in Deutschland hören, also aufgepasst. Bald gibt es im deutschen Fernsehen, zuerst glaube ich bei Sky, Babylon Berlin und auf keinen Fall versäumen. Ja. Ein Muss. Babylon Berlin ist ein absolutes Muss. Eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Da gibt es bis jetzt zwei Teile, sagen wir. Zwei Staffeln. Okay. Jede davon hat 8 Kapitel. Die werden jetzt gezeigt. Ich weiß nicht, über welchen Zeitraum hinweg. Und die dritte Staffel soll gedreht werden ab November. Aber nachdem, wie gut das gemacht ist und wie viel Geld da investiert wird, brauchen die wahrscheinlich länger, bis dann diese dritte Staffel, die wird übrigens 12 Folgen haben, nicht nur 8, bis die fertig ist. Aber wir werden rechtzeitig darüber informieren. Wir freuen uns schon. Tschüss Werner, alles Gute, eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Auch ich sage Tschüss, Adeo, Adios, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, uns heute 2 Stunden zuzuhören. Ich hoffe, Sie waren mit vielem einverstanden. Ich hoffe, Sie waren auch mit vielem nicht einverstanden, was wir hier gesagt haben, und möchten uns heftig widersprechen. Dann würden wir uns auch freuen, denn dann haben wir eine Debatte und einen lebhaften Meinungsaustausch. Eine tolle Woche. Agur, Adeo, Adios, Tschüss. Queridas oyentes, Niemandsland tiene un nuevo horario de emisión. A partir del 24 de septiembre del 2018, se emite todos los lunes de 13 a 15 horas en directo. La repetición del programa del lunes se emitirá los sábados de 10 a 12. Niemandsland es una voz libre en un mundo no tan libre, todavía. This is how dangerous Donald Trump is. Donald Trump ist deswegen so gefährlich, weil er an nichts anderes glaubt als an sich selbst. Donald J. Trump. Die Gefahr, einen bösartigen Narzissten in diesem Amt zu haben, besteht darin, dass man einfach nicht weiß, was alles passieren könnte.